Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Folge. Knapp 2 Stunden mit Ansichten des Himmels gibt's heute Nacht. Am Mikrofon ist Michael Frank. Sky looked down on all the people looking up at the big sky. Everybody's pushing one another around. The big sky feels sad when you see the children scream and cry. But the big sky too big to let it get him down. Big sky too big to cry. Big sky too high to see. Erschien das Kings-Album The Kings Are the Village Green Preservation Society, eine Platte voll von Nostalgie und Melancholie. Der Song, der von dieser Platte gerade zu hören war, heißt Big Sky. Der große Himmel ist dabei nicht ein unpersönliches Naturschauspiel, sondern ein Wesen, vermutlich ein höheres, das zusieht, wie es da unten auf dem Planeten Erde zugeht. Der Erzähler geht davon aus, dass es ein männliches höheres Wesen ist. Das Wesen bekommt mit, wie alle zu ihm hochschauen, jeder schubst da unten den anderen rum und die schreienden und weinenden Kinder machen ihn traurig. Aber er lässt nicht zu, dass ihn das runterzieht. Der große Himmel ist zu groß zum Weinen, er ist zu weit oben, um Leute wie dich und mich zu sehen, heißt es dann im ersten Refrain. Und natürlich könnte in dem englischen Wort high auch noch die Bedeutung abgehoben, betrunken oder zugedröhnt mitschwingen. Die nächste Strophe des Songs formuliert die Eindrücke und Sicht des Erzählers, eine eigentümliche Mischung aus Hoffnung und Gleichgültigkeit. Eines Tages werden wir frei sein, ohne Sorgen, wart's nur ab. Aber bis dahin, werd nicht depressiv, wenn mir die Welt zu viel wird, denke ich an den großen Himmel und dann ist mir fast nichts mehr wichtig. In der nächsten Strophe beschreibt Ray Davis Erzähler, wie der große Himmel auf Leute schaut, die glauben, Probleme zu haben, und auf Leute, die deprimiert sind und weinen und händeringend nach oben schauen. Aber der große Himmel ist zu groß, um mitzuleiden. Bemerkenswerterweise beschreibt der nächste Refrain dieses Wesen dann als durchaus nicht allmächtig und auch nicht als ganz ohne Gefühle. Der große Himmel hat zu viel zu tun, er wird's ja gern versuchen und er fühlt sich schlecht dabei, aber der große Himmel ist zu groß, um zu weinen. Songschreiber Ray Davis war 23 oder 24 Jahre alt, als er den Song Big Sky schrieb. In den Untiefen des Internets fand sich eine lesenswerte Interpretation dieses Songs von einem gewissen Nick Smith. Seiner Ansicht nach stellt Ray Davies hier zwei Perspektiven von Gott dar. Das Bild eines gleichgültigen und arroganten Wesens und das eines betrübten Wesens, das letztlich genauso machtlos ist wie die Menschen. Gott habe zwar die Wirklichkeit erschaffen, aber sie erweise sich inzwischen auch für ihn als unkontrollierbar. Nick Smith hat offenbar mehr Nietzsche gelesen als ich. Er fühlte sich auf jeden Fall durch die Zeile »One day we'll be free«, nämlich an dessen These vom Tode Gottes als einzigen Ausweg aus dieser Misere erinnert. Um Ansichten des Himmels geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk noch bis 3 Uhr. Hier ist eine Variation eines irischen Volksliedes. »A Little Bit of Heaven« besingt im Original die Schönheit der grünen Insel. Sie scheint ursprünglich ein Teil des himmlischen Paradieses gewesen zu sein, und dieses kleine Stück Himmel ist eines Tages auf die Erde heruntergefallen. In der folgenden Version bleibt zwar die Melodie des Originals erhalten, und auch die Zeile »A little bit of heaven fell down to earth one day«, aber ganz so idyllisch bleibt es dann nicht. Das kleine Stückchen Himmel, das herabfällt und im Ozean landet, ist der Auftakt des Dritten Weltkriegs inklusive pilzartiger Wolken. A little bit of heaven fell from out the sky one day. It landed in the ocean not so very far away. The general at the radar screen rubbed his hands with glee and grinning pressed the button that started World War III. From every corner of the earth bombs began to fly. There were even missile jams, no traffic lights in the sky. In the time it takes to blow you out, the people fell, the mushrooms rose. Ouse! Cried the fat lady as the bingo hall moved to various parts of the town. Raus! Cried the German butcher as the shop came tumbling down. Philip was in the counting house, counting out his money. The queen was in the parlor, eating bread and honey, when through the window flew a bomb and made them go all funny. In the time it takes to draw a breath or eat a toadstool, instant death. The rich huddled outside the doors of their fallout shelters like drunken carol singers. The poor clutching shattered televisions and last week's editions of TV Times, but the very last. Civil defense volunteers with their tin hats in one hand and their heads in the other. CND supporters, their band the Bomb Mojo's beginning to rust, have scrawled, I told you so, in the dust. A little bit of heaven fell from up the sky one day. It landed in Vermont, northeastern USA. This general at the radar screen, he should have got the sack. But that wouldn't bring 3,768 people back. Now what is now? Mitte. that's the best yet firmament. That's the best yet I'm firmament. Help me fest, help me fest, help me fest. Ich trockne aus, es zerfällt mein Licht. Ich trockne aus, es zerfällt mein Licht. Halt mich fest. Oder weit darüber, weit weg, zwei, drei paar Sekunden weg von hier. Ich bin das letzte Biest am Himmel. Ich bin das letzte Biest am Himmel. Ich bin das letzte Schildersternentier. Ich bin das letzte widrige Stern. Halt mich fest, halt mich fest. Ich fest in der Morgen Das waren zwei weitere Ansichten des Himmels in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Los ging's mit einer Aneignung eines irischen Volksliedes und Gedichtzeilen mit Szenen aus dem Dritten Weltkrieg, zu finden auf dem ersten gemeinsamen Album von Roger McGough und Mike McGear alias Mike McCartney aus dem Jahr 1968. A Little Bit of Heaven heißt die Miniatur. Danach stellten Blixer Bargeld und die Kollegen der einstürzenden Neubauten ein Wesen dar, dass das letzte Biest am Himmel genannt wird. Die Sonne. Metaphorisch oder nicht, ist sie hier ein Wesen, das offenbar vom Untergang bedroht ist. Letztes Biest am Himmel erschien 1986 auf dem Neubautenalbum Halber Mensch. Andere Objekte am Himmel sind bekanntlich Wolken. Im nächsten Song werden Wolken aber woanders entdeckt. Die Wolken sind hier unten, nicht oben am Himmel. Ich legte meine Hände um sie und griff nach oben. Ich sagte diesen Wolken, ich bin jetzt nicht mehr blind, ich muss klar sehen, und das wird mich garstig machen. Visionen aus Blau, ich bin wütend, ich bin weise, und du stehst unter einem wolkigen Himmel. Robert Forster hat diesen Song geschrieben, und wie üblich sollte man bei dem englischen Wort Blue damit rechnen, dass damit auch das Traurigsein gemeint sein kann. Robert Forster zusammen mit den Go-Betweens anno 1988, Clouds. get yourself together, while you gather up the time it took to make us think we would last forever. The window fills your face with silver and rain. You're soaking up the sky. I'll never see it again. What will I do with the sky? Nur auf einer knisternden Vinyl-LP fand ich dieses schöne Lied vom Himmel, der herabstürzte. Gesungen und komponiert wurde es von Judy Collins. Sky Fell. Nicht nur der Regen fällt hier vom Himmel, sondern alles, was da oben ist. Farben und Sonnen, an die man sich erinnert hat. Was soll ich tun, wenn der Himmel leer ist, heißt es dann. Komm zum Fenster, umarme mich. Wenn du mich nicht hältst, werde ich vom Regen mit weggespült. Die Bilder vom leeren Himmel bereiten hier die Frage am Ende des Liedes vor. Was werde ich mit dem Himmel anfangen, wenn er leer ist? Was werde ich mit meinem Leben anfangen, wenn du mich verlassen hast? Sky Fell von Judy Collins erschien 1967 auf ihrer LP Wildflowers. Die wunderbaren Orchesterarrangements der Platte sind von Joshua Rifkin, dem Musiker, der Anfang der 70er Jahre die Ragtime-Musik des Pianisten Scott Joplin wieder populär machte. Vor Judy Collins gab's die Go-Betweens aus Australien mit Clouds von ihrem 88er Album 16 Lovers Lane. Der Himmel des Nordens steht im nächsten Song symbolisch für einen Menschen und seine Welt, der das Glück hat, dass jemand in sein Leben getreten ist, der diesen Himmel aufheitern lässt. Now you're here, brighten up my northern sky. Never felt magic, crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held the motion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, brighten my northern sky. Long time that I'm waiting. It's been a long time that I'm blown. It's been a long time that I've wandered through the people I have known. Oh, if you would and you could straighten my new mind's eye. Thank you. never felt magic crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Das war eine Naturschilderung von Victoria Williams und die offene Frage, ob sich die Erzählerin aufmachen soll in die Hektik der großen Stadt oder eben zu Hause auf dem Land bleiben will. Periwinkle Sky heißt das Lied von Victoria Williams. Es ist die Ouvertüre ihres Albums Musings of a Creek Dipper aus dem Jahr 1998. Periwinkle ist ein englisches Wort, das zwei ganz unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Es kann der Name einer gelbbraunen Salzwasserschnecke sein oder eine immergrüne Pflanze bezeichnen, die blaue, weiße oder rosa Blüten hat. Ich vermute, dass in dem Bild Periwinkle Sky auf den bräunlichen Ton der Schnecke angespielt wird. Es haben sich Wolken am Himmel aufgetürmt, es wird wohl gleich regnen und das Wasser sieht so aus, als ob man darauf gehen könnte, weich und braun. Victoria Williams war Mitte oder Ende der 90er Jahre mit ihrem damaligen Mann Mark Olson in ein einfaches Haus in einer verlassenen Gegend im Westen der USA gezogen, was möglicherweise Auslöser solcher Naturschilderungen war. Vor Periwinkle Sky von Victoria Williams gab es einen Song von Nick Drakes zweitem Album. Es heißt Brighter Later und erschien 1970. Zu hören war Northern Sky. Das Instrument mit den feinen, glöckchenähnlichen Tönen, das da zu hören war, heißt Celesta und das bedeutet so viel wie himmlisches Instrument. Offensichtlich gab und es gibt es die Vorstellung, im himmlischen Paradies den zarten Klang kleiner Glöckchen zu hören. Gespielt wurde die Celesta in dem Nick Drake Song von John Cale. Mir ist nicht bekannt, ob es in den Vorstellungen vom ewigen Leben islamischer, jüdischer oder buddhistischer Religionen den Klang himmlischer Glocken gibt. Was den christlichen Glauben angeht, gibt es aber nicht nur Glockenklang da oben, sondern auch ein himmlisches Radio, Heaven's Radio. Das Lied beginnt mit den Zeilen: Das Radio ist eine wunderbare Erfindung, man kann es überall hören, wo man gerade ist. Aber manchmal gibt's Knistern und Störgeräusche, so dass man es nicht gut hören kann. Bei dem Radio des Himmels ist das nicht so. Später im Lied wird klar, dass das Radio nicht nur Botschaften an uns sendet, sondern auch unsere Gebete an Jesus Christus im Himmel weiterleitet. Das himmlische Radio gibt es also schon viel länger als das irdische. Und wenn du seine Botschaft nicht klar hören kannst, knie dich hin, dreh nochmal an der Sendereinstellung und schon bald werden Jesus' Worte zu hören sein. Heaven's Radio, gesungen von Molly O'Day and the Cumberland Mountain Folks. There's a wonderful invention they call the radio. You can hear it anywhere you chance to go. But the static in the air sometimes makes it hard to hear. But it's not so with Heaven's Radio. Heaven's Radio. On the other shore, for my precious Savior always listens in. It's the same old radio that was used a long time ago. For my precious Savior always listens in. Daniel in the lion's den with his prayers that surely win. For my precious Savior always listens in. And I know without a doubt, honest prayers will bring you out. For my precious Savior always listens in. Heaven's radio. On the other shore, for my precious Savior always listens in. It's the same old radio that was used a long time ago. For my precious Savior always listens in. Just to lean on Jesus' breast, there is blessed peace and rest, and the comfort that's provided by His Word. If the blessings don't come in, get on your knees and dial again. And soon the voice of Jesus will be heard. Heaven's radio. On the other shore, for my precious Savior always listens in. It's the same old radio that was used a long time ago. For my precious Savior always listens in. Heaven's radio. On the other shore, for my precious Savior always listens in. It's the same old radio that was used a long time ago. For my precious Savior always listens in. Crown. Oh, one of these evenings, one Oh, I'm going home to live on high. Das waren zwei Varianten religiöser Musik aus den USA. Zuerst Molly O'Day and the Cumberland Mountain Folks mit Heaven's Radio und gerade eben, das waren die Allen N. Gospel Singers mit Going to Move aus dem Jahr 1950. Ursprünglich kamen die Allen N. Gospel Singers aus Alabama. Als sie Going to Move aufnahmen, lebten die vier Sänger schon in Cleveland. Allen N. ist übrigens die Abkürzung für Louisville and Nashville Railroad, einer Eisenbahnlinie, für die die Sänger ursprünglich arbeiteten. Das Repertoire an Liedern über das Paradies im Himmel dürfte gegen unendlich gehen, etliche Songs handelt aber auch davon, das Paradies hier auf Erden zu finden. Eine Rose, die blüht im Mai, ein Sonnenuntergang, die Vögel am Himmel oder das Gefühl, das man hat, wenn man ein Gebet hört, das einen tief berührt und einen wissen lässt, dass Gott irgendwo ist. That's Heaven to Me, Sam Cooke mit den Soul Stirrers 1957. The things that I see as I walk along the streets, that's heaven to me. A little flower that blooms in May, a lovely sunset at the end of a day, someone helping a stranger along the way, that's heaven to me. Whoa, the feeling I have when I hear a touching prayer, it makes me know the Lord is somewhere near. Even the birds flying around in the air, that's heaven to me. No, it doesn't have to be a miracle, it ought to fall goodness of my Savior. Children playing in the street, saying a friendly hello to everyone that they meet. Even the leaves blowing out, blowing out, blowing out, blowing out on the tree. That's heaven to me. Nebabanju, Nebabanju, Never Bandu, never Udugu, never Bandu, Ansichten des Himmels geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Es waren gerade Julie und Buddy Miller mit Holding Up the Sky. Das, was da den Himmel vom Herunterfallen abhält, ist die Liebe. Komponiert hat Holding Up the Sky Julie Miller. Los ging diese Himmelstrilogie mit Sam Cooke und den Soul Stirrers. That's Heaven to Me, eine Komposition von Sam Cooke, die der Überzeugung Ausdruck verleiht, wie gut das Leben hier auf Erden ist. Auch das Lied, das nach Sam Cooke und den Soul Stirrers zu hören war, berichtet von dem Gefühl, für einen Moment den Himmel auf Erden zu erleben. Sadet Türkös sang ein altes anatolisches Volkslied mit einem Text von Teslim Abdal. In der Morgendämmerung ging ich in den Weinberg. Niemand bemerkte mich, weder der Geist des Gartens noch der Gärtner. Ich berührte die Reben wie Rosen. Ich öffnete das Tor zum Weinberg, glaubte, ich sei ins Paradies gelangt, traf verborgen meine Geliebte, niemand bemerkte mich, weder der Geist des Gartens noch der Gärtner. Sadet Türkos Interpretation des Volksliedes Seherderber Baha Girdim wurde Ende der 90er Jahre in Zürich aufgenommen. Der Gitarrist, der sie begleitete, heißt Elliot Sharp. Im nächsten Song ist der Himmel ein Bild für unbegrenzte Möglichkeiten. Warum soll Mann oder Frau sich also bloß mit einem kleinen Stück Himmel zufrieden geben? A piece of sky. Himmelsansichten gibt es heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das war gerade unverkennbar Barbara Streisand mit der Schlussapotheose ihres Films Jentl, A Piece of Sky, und passend zum Bild des ganzen Himmels der hier plötzlich offen steht, singt Barbara Streisand am Ende des Liedes ein hohes D. Zum Schluss der ersten Soundcheck-Stunde mit Himmelsansichten Musik aus dem Iran. Pearly Gates heißt die Kombination aus Elektronik und Orchesterklängen. Pearly Gates ist der englische Begriff für das, was in der christlichen Mythologie als Himmelspforten bezeichnet wird. Das Stück Pearly Gates kommt von einer CD des Brüsseler Labels Sub Rosa. Die Platte präsentiert Orchestermusik des iranischen Komponisten Alireza Mashayekhi, die von Atta Ebtekar vielfältig elektronisch verfremdet wurde.